laute Welt lockt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. Im fernen, weiten Westen nennt man Victor den Größten. Der Cowboy misst 2 Meter und ist so zäh wie Leder, sein Lied kennt längst ein jeder. Auf meiner Ranch bin ich König, die laute Welt lockt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. Soll der Sheriff werden, weil alle ihn verehrten, doch Joe blieb bei den Pferden. Auf meiner Ranch bin ich König, die laute Welt lockt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. Hurry, hurry.